mir gefällt. Du hast noch nichts vollbracht und noch nichts verbrochen, ist aber trotzdem schon belohnt oder aber auch bestraft. Viel zu viele sind deines Glückes Schmied. Dein Körper mit Geschlecht und Aussehen, gib bitte deine Eltern, gib bitte